Sie ist Ordensfrau, Mystikerin, Klostergründerin, geistliche Gefährtin, Kirchenlehrerin. Donna Teresa de Ahumada, wie sie sich selbst nannte, in die Geschichte der Kirche ist sie als Ordensfrau, als die Karmelitin Teresa von Avila eingegangen. Wenn ich Sie als erstes frage, Herr Zander, was war das für eine Frau, so weiß ich ja sehr wohl, dass diese Frau nun nicht einfach zu beschreiben ist, weil ihr Leben, ihr Charakter, ihr Schreiben und Denken, ihr Handeln, auch das Politische, nicht nur das Religiöse oder Gesellschaftliche, derart facettenreich daherkommt, ja, bisweilen sogar schillernd zu sein scheint, dass man zunächst nicht weiß, womit man beginnen soll. Sie kennen diese Frau, wie sehen Sie sie? So schwer zu beschreiben ist sie nicht, Herr Krieger. Alle großen Persönlichkeiten tragen in sich unerhörte Gegensätze. Die sind da, aber das sind nicht irgendwelche Facetten, die sich nach allen Seiten auseinandergliedern. Da waren zwei große Elemente in dieser Frau. Einmal eine leidenschaftliche Gottesliebe. Sie hat Gott mit einer Leidenschaft geliebt, so hat keine Frau je einen Mann geliebt. Ich denke an ihre Ekstase, als ein Cherub auf sie zutritt und mit einer goldenen Lanze ihr Herz durchbohrt. Bernini hat uns das ja... Ja, das ist in der Kunst häufig dargestellt worden, aber so hat sie es erlebt, als eine ungeheure Leidenschaft der Gottesliebe. Also, sie hat es selbst beschrieben in ihren Gedichten. Muero porque no muero. Ich sterbe dran, dass ich nicht sterben kann. So hat sie sich gesehnt nach der Gegenwart des Geliebten. Das ist das eine passionierte Gottesliebe, Religion als Leidenschaft, wie wir sie uns heute in diesen langweiligen Fadenzeiten kaum noch vorstellen können. Und das zweite, ein wahnsinnig freches Weibsbild. Beides zugleich. Eine leidenschaftlich liebende Frau und ein wahnsinnig freches Weibsbild. Wie passt das zusammen? Es passt nicht zusammen. Es ist ein Gegensatz, eben, den sie ausgetragen hat und der sie in ihrer Jugend in die schwersten Probleme gestürzt hat. Die Inquisition hat sich ihrer angenommen und hat gesagt, also diese Frau, ihre Leidenschaft zu Gott ist schon sehr verdächtig. Man hat ihr unterstellt, sie habe die Ehelosigkeit nicht gelebt. Das war ja ein Vorwurf. Die Inquisition hat sie freigesprochen. Sie ist mit außerordentlicher Souveränität, das war in Sevilla, wo die Anschuldigungen besonders fies waren. Die Inquisition, die damals in ganz Spanien und Südamerika nur 200 Beamte beschäftigte, wenn Sie daran denken, dass der Verfassungsschutz, also unsere heutige Inquisition, 2800 Beamte nur für Deutschland beschäftigt. Die Inquisition war damals eher froh, wenn sie einen Fall abweisen, erledigen konnte. Und sie erklärte sich selbst so fabelhaft vor der Inquisition. Sie hatte ja auch ein ungeheures theologisches Wissen. Überlegen Sie, als Frau durfte sie nicht Theologie studieren. Darunter hat sie gelitten. Aber sie konnte lesen und schreiben. Ja, aber sie konnte nicht Latein. Sie macht ständig lateinische Zitate und dann sind da lauter Fehler drin. Aber sie hat etwas anderes getan. Sie hat sich einen Hof von Theologen geschaffen und im lebendigen Gespräch viel mehr Theologie gelernt, als der normale männliche Theologe ihrer Zeit wusste. Und das hat einen glänzenden Eindruck vor der Inquisition gemacht. Und da sie ja nun wirklich nicht Ketzerin war und dass sie wirklich keine Schandtaten vollbrachte. Sie hat die Männer sehr geliebt, in ihrer Jugend vor allem. Aber sie hat, so sagt sie es selber, nie etwas getan, was Schande über ihre Eltern gebracht hätte. Die Schwierigkeiten der heiligen Theresia waren nicht mit der heiligen Inquisition, sondern mit dem ganz gewöhnlichen, großbürgerlich-aristokratischen Milieu ihrer Heimatstadt. Auch das freche Mundwerk hat man ihr verziehen bei der Inquisition? Ja, also sie hat sich mit größter Freundlichkeit ausgedrückt. Souverän stand sie, wo andere Leute starben vor Angst, stand sie in größter Souveränität vor der heiligen Inquisition und die Pater sagten, die Frau ist in Ordnung. Das hat es häufig gegeben vor der heiligen Inquisition. Viel schlimmer hat sie gelitten unter dem ganz normalen, gehobenen Milieu in Avila, das nicht so verschieden war vom ganz normalen, gehobenen Milieu heute in Deutschland. Sie hat die jungen Männer sehr geliebt und war der Mittelpunkt der Schwärmerei in der Teenager-Szene in Avila. Aber Da war vor allem ein Pedro, den sie sehr gemocht hat, aber auch gegen Pedro hatte sie etwas. Sie sagte, es war mir niemals möglich, meinen Verstand jemandem unterzuordnen, der keinen hatte. Das hat sie am meisten gestört an Männern, wenn sie dumm waren. Also sie legte großen Wert auf Intelligenz. Ich will keine dummen Nonnen in meinen Klöstern, sagte sie. Und die jungen Männer in Avila, die waren alle drauf und dran, als Helden nach Amerika zu gehen. Sie waren tapfer, sie mochten schön sein, aber sie waren dumm. Und dann dachte sie an ihre Mutter, die mit 15 verheiratet wurde, bis zum Alter von 27 entweder im Kindsbett lag oder auf dem Krankenbett, immer schwächer und mit 27 gestorben und nichts als Kitschromane gelesen. So wollte sie nicht leben. Und dann gab es eben nur eine Alternative, ins Kloster. Mit 20, gegen den Willen ihres Vaters, der sie unbedingt verheiraten wollte, ist sie morgens um 6 ins Kloster zur Menschwerdung eingetreten. Sie sagte über diesen Augenblick ihres Lebens, mir war es, als zerbrächen mir alle Knochen im Leib. Das war ein Aufstand gegen die bürgerliche Normalität und ich wünschte mir, dass mehr junge Leute heute in Deutschland diesen Aufstand gegen die bürgerliche Normalität wagen würden. Aber diese bürgerliche Normalität des Klosters war aber doch etwas gemildert. Wir würden heute sagen, das war wohl ein besseres Damenstift. Sie ist vom Regen in die Traufe gekommen, als sie ins Kloster kam. Überlegen Sie, zu der Zeit waren von 4 Männern in Spanien, war einer Priester oder Mönch, gehörte dem Klerus an. Also 25% der Männer fielen von vornherein für die Ehe aus. Ein großer Teil der übrigen Männer war ab nach Amerika und tat dort Dinge, die nicht ganz im Sinne der Enzyklika Casti Conubii waren. Also Spanien war voll von jungen Frauen, die nicht heiraten konnten. Da wurde dieses Kloster zur Menschwerdung hin, das sie eintrat, zu einem Pensionat oder einer Kaserne für unverheiratete Frauen. Sie finden jetzt noch in Niedersachsen 3 oder 4 evangelische Klöster. Die Lüneburger Heide, ja. Ja, die haben überlebt, weil der protestantische Adel einfach Institute brauchte, um seine unverheirateten Töchter unterzubringen. So war das Kloster zur Menschwerdung. Ein nutzloser, blödsinniger Betrieb, auch verkommen. Wer aus niedrigen Kreisen stammte, die Nonnen schliefen im Schlafsaal. Die Nonnen, die aus besseren Kreisen stammten, hatten ein 2-Zimmer-Appartement mit Dienerin. Da geriet sie hin, weil ihr Vater dann sofort sagte, ich muss die Rente bezahlen. Also der Klostereintritt einer jungen Frau setzte die Zahlung einer Rente von Seiten des Vaters voraus. Da kommt sie rein in ihrem Aufstand gegen die Normalität, in etwas, was noch viel schlimmer ist als die Normalität. Und nun übersteigert sie sich in krankhafter Weise. Sie fängt aszetische Übungen an, also da muss sie zum Schluss ausgesehen haben wie Twiggy. Nur noch Bein und Haut. Haut und Knochen. Nur noch Haut und Knochen. Und dann bekam sie Schwindelanfälle. Sie fing an, sich zu geißeln in ihrem Versuch, eine Heilige zu werden. Die ganze Zelle war vollgespritzt mit Blut. Nach den Schwindelanfällen kamen schwere Magenstörungen. Sie erbrach ständig und dann brach sie richtig gehend zusammen. Sie war 9 Monate lang vollständig gelähmt. Zeitweise dachte man, sie sei tot. Einmal hat man mit den Totenwachen angefangen, das dauerte 3 Tage, da schlug sie die Augen wieder auf. Alles immer sehr dramatisch mit der heiligen Theresia von Avila. Aber als sie dann mit 27 von ihrer schweren Krankheit einigermaßen genesen war, also ich halte das für eine psychosomatische Erkrankung, sie ist mit den schweren Herausforderungen ihrer Jugend nicht fertig geworden, hatte auch nicht die richtige Hilfe und brach zusammen, weil sie nicht das werden konnte, was ihr vorschwebte. Nun kehrt sie zurück ins Kloster. Und vom Alter von 27 bis 39, 12 Jahre lang, führt sie ein völlig nutzloses, banales Leben.